Viele Archäologen glauben nun, in mesolithischen Gräbern Schamaninnen und Schamanen identifizieren zu können. Das Grab von Bad Dürrenberg wird seit einigen Jahren als Referenzobjekt herangezogen, etwa wenn die Toten in einer aufrechten oder sitzenden Position bestattet wurden, wie ja auch unsere Protagonistin. Aber so einfach ist das nicht, konstatiert die Archäologin Judith Grünberg. Selbst wenn Verstorbene im Mesolithikum ähnliche soziale Positionen oder den gleichen Tod erlitten haben, wurden sie dennoch nicht, auch nicht regional, gleich behandelt, sondern immer auf eine besondere Art und immer individuell. Die Bestattungstraditionen seien noch nicht konsolidiert gewesen. Gräber gibt es jetzt mancherorts zuhauf. Friedhöfe sind ein neues Phänomen. Auch das ist nicht so selbstverständlich, wie man es annehmen würde. Oft ist die These zu hören, schreibt der Archäologe Paul Pettit, das sei eine normale Entwicklung gewesen. Da die Menschen im Mesolithikum sich auf kleinere Gebiete beschränkten, mit sesshafteren Lebensformen experimentierten, sie zu ihren Territorien eine intensivere Beziehung entwickelten und die Bevölkerung zunahm, habe man die Toten nun an besonderen Orten begraben. Doch das verkenne, was für eine merkwürdige Angelegenheit Gräber nun einmal gewesen seien. Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, war die Bestattung in der Erde zuvor nicht die Norm, sondern die Ausnahme. Und der Verdacht ist begründet, dass sie problematischen Toten vorbehalten war. Wieso verliert eine an sich prekäre Praxis ihren Ausnahmecharakter? Friedhöfe sind auch Produkte jenes neuen Denkens, über das wir bereits in Monrepos diskutierten. Die alleinige Beanspruchung von Land und natürlichen Ressourcen wäre die längste Zeit der Menschheitsgeschichte undenkbar gewesen. Wo nun Gruppen anfingen, ihr Territorium gegen andere Gruppen zu behaupten, brauchte es Erklärungen, warum ein Wald oder eine Muschelbank nicht mehr von allen genutzt werden durfte.